Deutschlandfunk. Hörspiel. ...1956 entstand das erste Radiostück von Samuel Beckett, All That Fall. Nur wenige Monate nach der Uraufführung in der BBC hatte die deutsche Fassung Premiere, Alle, die da fallen. Der Titel geht auf einen Psalm zurück. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Im Unterschied zu Beckets späteren Arbeiten weist das Hörspiel Alle, die da fallen, einen fast realistisch anmutenden Handlungsrahmen auf. Eine Landstraße und ein Bahnhof in Irland. Die alte Mrs. Roney schleppt sich mühsam zum Bahnhof, um dort ihren kranken und erblindeten Mann abzuholen. Als sie endlich den Bahnhof erreicht, hat der Zug Verspätung und niemand weiß warum. Die deutsche Erstaufführung des Stückes inszenierte Fritz Schröder-Jahn. Unvergesslich in diesem Hörspiel-Klassiker aus dem Jahre 1957 ist die Schauspielerin Tilla Durieux in der Rolle der Mrs. Roney. Ganz allein in dem verfallenen alten Haus. Sind Sie's, Christi? Ja, ich bin's, Ma'am. Der Maulesel kam mir doch bekannt vor. Wie geht's Ihrer armen Frau? Nicht besser, Ma'am. Und Ihre Schwester? Och, nicht schlechter, Ma'am. Warum halten Sie an? Warum halte ich an? Schönes Wetter fürs Rennen, Ma'am. Ja, gewiss, gewiss. Aber sich aber hält.